cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Okay, ja, hallo, herzlich willkommen zum Monero-Stammtisch. Ich hoffe, die Intro ist jetzt da vollständig drauf. Ja, der Oktober ist angebrochen und wir finden uns zu einer weiteren Runde zusammen mit mir, wie üblich, Till und Krisha und Hassan. Hallo. Hi. Servus. Hallo, Alex. Genau, auch für die Leute, die jetzt zuschauen, der Stream ist natürlich für alle offen. Ihr könnt einfach hier reinkommen. Einziges Etikett so, wenn ihr nicht sprecht, dann einfach muten und... Ansonsten ist hier jeder willkommen. Man braucht jetzt auch kein Vorwissen. Ihr könnt gerne dumme Fragen stellen und wir versuchen, die zu beantworten. Aber ansonsten haben wir natürlich auch Themen selber vorbereitet, weil es ist Oktober. Das heißt, der November ist nicht weit. Und das bedeutet, es ist Hardfork-Zeit im Monero-Land. Und da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen in dieser Folge. Ja, ich übergebe mal das Wort an wen auch immer sprechen will. Ja, fangen wir doch gleich mit dem Spannendsten an. Und zwar steht der neue Hardfork bevor. Wir sind heute am 13. Oktober ungefähr 2 Wochen davon entfernt, dass die neue Version released wird. Der tatsächliche Hardfork auf Protokollebene wird ungefähr 30 Tage später stattfinden. Und zwar am 30. November gegen 17 Uhr. Und ich glaube, so hatten wir das auch noch nicht bei Monero, dass wir schon so weit im Voraus schon klare Daten hatten, an denen das stattfinden sollte, oder? Weil bisher war es doch immer irgendwie so, dass dass das Wallet-Release dann kurz vor dem Network-Release, also dem Protokoll-Upgrade auch kam. Jetzt haben wir tatsächlich 1 Monat Zeit dazwischen. Ja. Ja, ich denke, das geht auch zurück auf den Talk von Justin Ehrenhofer, der bei der DevCon einen Talk darüber gehalten hat, dass die Community noch sehr chaotisch und deorganisiert ist und dass man dadurch gewisse Prozesse einführen sollte, damit eben nicht so alles kurz vor Schluss es in den Code schafft und so weiter. Und ich finde das auch sehr lobenswert, dass hier eben das so professionell aufgearbeitet wurde. Ich habe es auch gerade hier für die Leute im Stream offen. Die Webseite von Get Monero, wo das eben angekündigt wird, und da sieht man das hier mit einer schönen Grafik. Also jetzt sind wir gerade noch in der Zeit, wo getüftelt wird. Ich finde das auch ganz interessant zu sagen, ich habe das neulich erst gelernt, was Code Freeze heißt. Das heißt eben, dass keine neuen Features mehr programmiert werden, sondern nur noch das, was existiert, wird jetzt halt gemerged. Und weil ich mich auch so ein bisschen mit Programmieren gerade auseinandersetze, finde ich das ganz interessant. Da hat dann mehr oder weniger jeder so seinen eigenen Ast vom Code, an dem er arbeitet, und die Zeit vom 24. Oktober bis zum 31. Oktober, also von Code Freeze bis zum Release der 0.1.5, ist eben dann die Zeit des Mergens, wo die meiste Arbeit eigentlich darin besteht, alle Stränge wieder zusammenzuführen in einen Master, den man dann eben schippern kann. Was ist denn die größte Erneuerung jetzt bei dem neuen Network Upgrade? Also natürlich Random X. Ich denke, das ist für die meisten auch schon kein Geheimnis mehr. Es ist ja immer so die Sache mit der ASIC-Resistenz und man möchte einen egalitären Proof of Work haben. Und jetzt ist eben die mittelfristige Lösung Random X, der neue Proof of Work-Algorithmus, der eben darauf abzielt, ASIC-resistent zu sein. Und ist eigentlich auch relativ vielversprechend bis jetzt. Ist natürlich die Frage, wie lange das anhält. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das so die letzte Proof-of-Work-Änderung, die eigentlich ansteht. Ja, also normalerweise oder bisher, die letzten paar Jahre war es immer so, man hat den Proof-of-Work dann getweakt zu der Hardfork. Aber das ist jetzt mit Random X dann Geschichte. Genau. Was jetzt auch mit rausfliegt, sind die Payment-IDs. welche jetzt durch, oder eigentlich schon länger schon, durch Subaddresses ersetzt wurden. Und Alex, vielleicht kannst du nochmal in 2, 3 Sätzen erklären, was denn der Vorteil von Subaddressen eigentlich sind. Ja, also so wie ich das verstehe, ist eine Subaddress halt viel einfacher zu benutzen für den Otto-Normalverbraucher als eine Payment-ID. Vielleicht hat es der ein oder andere schon am eigenen Leib mal erfahren, wenn man zum Beispiel Geld von irgendeiner Börse abziehen möchte oder hinschicken möchte, dann muss man zu der Adresse noch eine Payment-ID angeben. Und das ist dafür, dass der Exchange zum Beispiel zuordnen kann, dieses Geld kommt von dem und dem Benutzer und soll auf das und das Konto gutgeschrieben werden. Jetzt gibt's aber in Monero mittlerweile Subaddresses und Integrated Addresses. Das heißt also, man kann diese Zuordnung über die Adresse machen, die wo das Geld angekommen ist. Und das kann man auch innerhalb von einer Wallet machen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel eine Adresse für Grisha generieren und sagen, hey Grisha, schick mir bitte 5 € hier hin. Und dann kann ich sehen, in der Wallet hat diese Adresse 5 € bekommen. Und wenn sie 5 € bekommen hat, dann weiß ich, ah, das Geld ist von Grisha, weil ich die Adresse nur Grisha gegeben habe. Und das heißt, aus 2 Feldern, aus der Adresse und der Payment-ID wird jetzt nur noch ein Feld, und zwar die Adresse, was natürlich viel einfacher zu benutzen ist, weil wenn ich mich nicht auskenne, vergesse ich das vielleicht mit der Payment-ID oder ich mache die Adresse in das Feld rein, wo eigentlich die Payment-ID rein sollte und so weiter. Und das ist der Nutzeraspekt dafür, also Monero wird einfacher zu benutzen. Auf der anderen Seite, und ich kann das mal kurz hier im Browser zeigen, hat jede Transaktion eine Payment-ID mittlerweile. Ja, das wurde in der letzten Hardfork hinzugefügt, weil früher war es so, nur die Transaktionen, die tatsächlich auch eine Payment-ID haben, steht in der Blockchain drin, die haben eine Payment-ID. Und das ist natürlich von Nachteil, wenn es jetzt um Privatsphäre geht, einen der großen Fokuspunkte von Monero, weil man halt auf den ersten Blick sehen kann, hey, Transaktion XY hat eine Payment-ID und die Transaktion YZ hat keine Payment-ID, dann ist die eine Transaktion wahrscheinlich für ein Exchange oder für ein Merchant und die andere ist vielleicht für Privatleute oder da hat jemand seinen Betrag gechurnt, also an sich selber geschickt oder so. Das heißt, man kann die Transaktionen unterscheiden, was generell nicht so gut ist. In der letzten Hardfork hat man dann das eben eingeführt, dass alle Transaktionen eine Payment-ID haben. Ist in dem Gesichtspunkt besser, ja, weil man jetzt halt nicht mehr unterscheiden kann, die und die Transaktion hat eine und die hat keine. Aber es ist halt von Nachteil, wenn es gerade um die Skalierung geht, weil das ist natürlich ein Datensatz, der hier drin steht. Und man kann sich das vorstellen, bei mehreren tausend Transaktionen am Tag, bei was weiß ich wie vielen Transaktionen im Jahr, macht das dann schon was aus. Ja, das läppert sich, wie man so schön sagt. Und das ist halt von Nachteil, wenn jetzt man eine Fullnode laufen lassen möchte, dann muss man da mehr Speicherplatz aufbringen. Und deswegen fallen die jetzt raus. Ja, sehr gut. Ich wollte dich eigentlich genau den letzten Punkt, den du genannt hast, fragen, das mir gerade so während du erzählt hast, auch aufgefallen. Jetzt sparen wir ja eigentlich ein bisschen Speicherplatz durch den Wegfall dieser Transaction-IDs. Ziemlich gut. Ja, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist das auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt. Ich glaube aber wirklich, der Hauptgrund, warum man das macht, ist tatsächlich die Privatsphäre, ja, weil Monero möchte ja die anonyme Kryptowährung sein und da gilt es eben, die Transaktionen so gleich wie möglich zu machen, dass da eben nichts rausfällt. Und genau, mit der Hardfork jetzt im November wird die Payment-ID ein Teil der Geschichte von Monero und es gibt nur noch Adressen, Subadressen, Integrated-Adressen und alles läuft darüber. Ab sofort haben wir dann auch nur noch Minimum 2 Outputs pro Transaktion auf Protokollebene. Und im Vorgespräch haben Alex und ich uns schon gewundert. Wir dachten, das wäre schon längst so bei Monero gewesen. Wir haben aber herausgefunden, dass das eigentlich nur von der Wallet implementiert wurde, aber dass das Netzwerk eigentlich auch Outputs mit Transaktionen auch mit nur einem Output zulassen würde. Jetzt ist es aber so, dass man Minimum 2 braucht, sonst wird die Transaktion gar nicht erst gebroadcastet oder akzeptiert. Genau, ansonsten ist die Transaktion ungültig und das ist auch so eine Sache, Krisha hat es gerade schon angesprochen, ich habe eigentlich gedacht, das wäre schon so, aber es ist tatsächlich so, dass halt die Wallets, also wenn du jetzt Cake Wallet benutzt oder Monerujo oder die Monero GUI, dass das halt auf Wallet-Ebene so ist. Aber wenn du jetzt dir eine Wallet selber baust oder du konstruierst die Transaktion selber so, dass die eben nur einen Ziel-Output hat, dann würde das vom Netzwerk immer noch angenommen werden. Und man kann das ja, ich habe das auch gerade hier offen im Block Explorer. Wir haben hier Inputs und Outputs, ja, das sieht man hier. Und wir sehen, alle Transaktionen hier haben zwei Outputs mindestens, außer die Coinbase-Transaktionen, die haben nur einen Output, aber das sind ja sowieso besondere Transaktionen. Das heißt, normalerweise hätte man so eine Ein-Output-Transaktion eh nicht auf der Blockchain gesehen. Ja, wenn man das machen will, da muss man schon ganz genau eigentlich ja drauf abzielen, dass man das so macht. Also mit einer Standard-Wallet geht das eigentlich gar nicht. Aber es ist halt von Nachteil für die Privatsphäre wieder, weil man da kann ja eindeutig zuordnen, hey, hier ist Geld eindeutig an die und die Adresse gegangen, also an die Stealth-Adresse. Und mit zwei Outputs ist das eben schon so ein bisschen verschleiert. Da ist es nicht ganz klar, wo das Geld hingeht. Die vierte Erneuerung ist, dass wir jetzt bei eingehenden Transaktionen eine 10 Block lange Lock-Time haben, die jetzt auch auf Protokoll-Level implementiert wird. Weiß hier jemand zufällig, wie das denn bisher geregelt war? Das ging über die Clients. Die haben dann, also eine Monero GUI zum Beispiel, hast du dann gesehen, hier so und so viel Blocktime. Und da wurde es quasi über die Clients enforced, dass man halt nicht vorher gelockte Monero rausschicken konnte. Okay, also auch jetzt wird es uns ein bisschen eine Verbesserung in der Sicherheit und für die Privatsphäre bringen. Das gilt eigentlich genau das Gleiche wie gerade mit den, also auf der Wallet-Ebene, also zumindest bei der offiziellen GUI, war das bis jetzt auch schon immer genau so, wie es jetzt eben auf Protokollebene enforced wird. Also das heißt, diese 20 Minuten Wartezeit gab es immer. Du hast dann ja, also wenn du das Wallet aufmachst, oben links diese zwei Zeilen, einmal dein Guthaben und das entsperrte Guthaben. Und du kannst eben im Guthaben mehr drin haben als im entsperrten Guthaben. Das wird dann eben erst entsperrt, wenn diese Blocktime vorbei ist. Das ist ja quasi, wenn dein Wechselgeld zurückkommt. Ja, also das gilt jetzt für ausgehende Transaktionen, aber auch bei eingehenden Transaktionen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel Börse Geld auf dein Konto schickst, dann siehst du es beim Guthaben eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit, also sobald es gebroadcastet wurde, aber als entsperrtes Guthaben siehst du es eben erst nach dieser Blocktime. Ja, richtig. Ne? Was mir auch aufgefallen ist, in der GUI Wallet gibt es jetzt einen Punkt unter Receive, das heißt Merchant. Das ist für Händler. Damit können die einkommende Transaktionen auch sehen, wenn die sich noch im TX-Pool befinden und noch gar nicht gemeint wurden. Und dann kann halt der Händler entscheiden, ob er seine Ware schon herausgeben möchte oder ob er vielleicht doch noch ein bisschen warten möchte. Ich weiß gar nicht, mit welcher Version das jetzt kam. Aufgefallen ist es mir jetzt auch erst in dieser Version. Ich glaube, das kam mit der Version, wo ich kann mich nicht mehr an die Versionsnummer erinnern, aber wo das Monero GUI Wallet mit der weißen Theme-Farbe kam. Das war, glaube ich, 14.1. Ja, also das aktuelle, oder? Ja, genau, das müsste das aktuelle sein. Ja, 14.1 ist aktuell, ja. Ja. Ja, und das waren jetzt eigentlich die größten Erneuerungen, die man bisher kennt oder die offiziell angekündigt worden sind. Jetzt ist noch die Frage, wie heißt denn unsere neue Software, die kriegt ja immer so einen speziellen Namen. Und gesehen habe ich jetzt, ganz oben steht Carbon Chameleon oder Chameleon. Und ich finde den Namen eigentlich ziemlich cool. Aber offiziell ist er noch nicht. Und ich glaube, die Entscheidung kommt auch erst später irgendwann. Ja, also ich finde den Namen auch cool. Ich wollte noch eine Sache hinzufügen. Und zwar habe ich das hier in den Kommentaren auf Reddit gelesen, dass zum Beispiel ich habe gerade gedacht, Coinbase hätte 6 Blöcke gehabt, aber ich glaube ich habe an das Unternehmen gedacht. Never mind, okay. Aber prinzipiell könnte das ja so sein, dass ein Exchange sagt, hey, ich schreibe dir das Geld auch schon nach 6 Blöcken zu oder so, ich warte nicht auf die 10 Blöcke, aber das ist jetzt eben auf Protokollebene. Aber gut, Da habe ich mich verlesen. Ich habe vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem Random X Upgrade, weil ich jetzt mal wissen wollte, ne, wie das halt so ist. So, also was sich jetzt da miningmäßig verändern wird. Grisha wird es ja auch betreffen, der ja selbst auch meint. Und ich hätte da im Reddit, bin ich über eine Seite gestolpert. Ich poste die mal in den Chat und werde die dann auch in den Shownotes mit verlinken, wo es einfach mal so eine Hardware-Gegenüberstellung gibt. Ne? Also welche Hardware macht wie viel Hashes? Und ja, ist zum Beispiel sehr interessant zu sehen, dass irgendwie eine der Top-Grafiker hier diese AMD Vega 64, die macht dann zum Beispiel 1188 Hashes pro Sekunde, wohingegen die Top-CPU 38.732 Hashes macht. Ne? Also hui, schon harte Unterschiede. Das heißt, die Vega ist schlechter? Deutlich, deutlich viel schlechter, ja. Das wird alle bisherigen Miner ziemlich erschüttern. Ja. Ja, aber mittlerweile ist auch das Feedback von der Community durchweg positiv für RandomX. Es war ja am Anfang ganz anders noch. Also ich poste den Link auch mal eben auf YouTube, dann können die Zuschauer sich den da anschauen. Aber ja, vielleicht gerade noch ein Kritikpunkt von mir. Und zwar habe ich Bedenken, wenn jetzt der Proof of Work so abgeändert wird, dass tatsächlich die CPUs da so stark sind. Was hält denn ein, ja, sagen wir mal, gutes Unternehmen à la Google oder Facebook davon ab, ihre Serverfarm auf einmal darauf zu verwenden, Monero anzugreifen oder, keine Ahnung, einen Geheimdienst oder so. Weil ich kann mir vorstellen, CPUs haben die schon rumliegen, wohingegen jetzt zum Beispiel sowas wie ein Bitcoin ASIC nicht. Ja, und da so viele Bitcoin ASICs zu kaufen, wäre auch unplausibel teuer. Aber wenn das jetzt auf CPU-Basis ist, dann könnten die sich ja sagen, hey, das ist uns ein Dorn im Auge, wir richten da jetzt unsere geballte Rechenkraft drauf und greifen das Netzwerk an. Ja, ich glaube, das würde schon auffallen, aber ich glaube, sie könnten es, wenn sie sich viel Zeit lassen für diesen Angriff, den Wachstum der Hashrate auch so homogen ansteigen lassen, dass es dann vielleicht nicht unbedingt auffällt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber ich meine, es gibt doch auch immer diese Grafiken mit den Pool-Verteilungen, ne? Also das heißt, wenn man jetzt feststellen würde, dass ein Pool da deutlich größer wird, dann wäre da drüber der Angriff ja, also ich sag mal, zumindest früher zu erkennen, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, aber Gegenargument, es gibt ja auch notorische Botnetze auf Monero und dann könnte man, oder habe ich in der Vergangenheit schon gelesen, ja, keine Ahnung, 30% unbekannte Hashrate, das sind halt die Botnetze. Ja, aber 30% wäre ja unkritisch. Ja, 30% wäre noch unkritisch, das stimmt. Aber ich meine, mir geht's jetzt auch primär um die Möglichkeit, das Netzwerk anzugreifen. Also ganz ab davon, ob das gemacht wird oder ob das plausibel ist, einfach nur das Gedankenexperiment, weil eben, ja, bei Bitcoin sehe ich halt das Argument für ASICs jetzt. Ein Angreifer muss sich erstmal da, was weiß ich, zigtausend Euro in die ASICs verschulden. Und hat dann praktisch so versunkene Kosten und hat ja gar keinen Anreiz mehr, das Netzwerk anzugreifen. Wenn ich aber eine CPU habe, dann kann ich damit ja nachher auch noch, was weiß ich, Spiele spielen oder Videos rendern oder keine Ahnung, irgendwas machen. Das heißt, es ist mir nicht so ein Klotz am Bein. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich glaube aber, dass es, also ich sehe es eher andersrum. Vor diesem Upgrade wussten wir ja nicht, ob auch trotz ASIC Resistance, ob ASICs mit im Spiel waren oder nicht. Und dann hattest du die ganzen GPU-Miner. Also ich bin kein Miner. Ich kenne mich auch damit nicht wirklich aus, aber allein nur von der Tatsache jetzt aus, wenn man davon ausgeht, dass jetzt die breite Masse jetzt quasi mitminen kann, weil wir das Ganze reduziert haben auf CPUs, verschwindet ja eigentlich die Angriffsfläche, weil jetzt plötzlich das, was früher nur eine kleine Gruppe an Leuten eben die Möglichkeit dazu hatten zu meinen mit so super powerful Devices, hat jetzt plötzlich die ganze Masse. Also deswegen würde sich das Ganze ausgleichen. Ich sehe es exakt genauso. Ich sehe es auch so, also dass die Verbreitung von CPUs ist deutlich, deutlich viel höher und weiter als die Verbreitung von Grafikkarten, ganz zu schweigen von ASICs. Ja, also die sind ja noch seltener. Und ich sag mal, jetzt so ein staatlicher Angriff, da würde ich ja eher erwarten, dass die so eine komplette ASIC-Farm unter irgendwelchen Voraussetzungen beschlagnahmen und dann für potenzielle Angriffe nutzen, als dass sie irgendwie große CPU-Cluster sich zusammenstrecken. Keine Ahnung, aber ich sehe es auch eher so, dass es dass die CPUs eben deutlich verbreiteter sind als irgendwelche Spezialhardware. Das sehe ich auch so. Ich frage mich nur, ob dann auch wirklich mehr Leute jetzt anfangen zu meinen. Und was ich mich auch frage, bisher wären wir ja auch in dem gleichen Szenario. Nur weil wir jetzt GPUs rauswerfen und mehr auf CPU gehen, sehe ich nicht, dass Geheimdienste oder große Unternehmen wie Google und Facebook jetzt nicht auch schon diesen Angriff genauso fahren könnten wie mit Random Access. Ja, also das, was die an CPUs mehr haben, haben sie mit Sicherheit auch an Grafikkarten mehr. Ja, glaube ich auch. Ich denke halt, dass sich das durch diese breite oder diese breite Masse an CPUs jetzt weltweit, ja, dass sich das ausgleichen würde. Zumindest könnte man diese Attacks dann mitigieren. Also ich finde dieses Szenario besser als wie wenn, keine Ahnung, eine Farm zusammenkommt mit Tausenden von ASICs und ob trotz ASIC Resistance oder nicht, weißt du gar nicht, wie du dann diese Attacke mitigieren sollst, weil die breite Masse ja nur mit GPUs am Rumwerkeln ist, weil ASICs nicht public, also Mainstream sind. Und auch teuer. Und so hätte die Macht dann wirklich eine kleine Gruppe in der Hand. So jetzt mit zum Beispiel dem Beispiel Google oder Amazon fährt irgendwie eine Farm hoch mit Tausenden von CPUs. Da hat man wenigstens die Chance zu sagen, okay, Leute, lasst mal Counter oder mitigieren und fahren jetzt selbst mal ein paar CPUs in der Cloud hoch oder sowas. Jeder ist ja da frei eigentlich, wie er das macht. Ob er jetzt seinen Server zu Hause nimmt oder seine Riser-Kiste, die selbst zusammengebaute, jetzt irgendwie nimmt, um das Netzwerk zu unterstützen. Da hat man eher Potenzial, eher die Chance, irgendwas dagegen zu machen. Okay, ihr habt mich überzeugt. Dann aber anschließende Frage, habt ihr vor, also Krisha, du meinst ja auch, habt ihr jetzt vor, zur Zeitpunkt der Hardfork, normalerweise ist es ja so, die Hashrate droppt dann ein bisschen, die Maschinen anzuschmeißen und da mal mitzumeinen oder euch einen Pool anzuschließen? Also ich meine jetzt schon, seit ich meinen Solo-Block gefunden habe, nicht mehr. Aber wenn Random Access startet, dann gebe ich dem nochmal einen Versuch, weil ich vor allen Dingen mit CPUs ziemlich gut aufgestellt bin im Gegensatz zu GPU. Ich werde es einfach nur spaßeshalber machen, um eben genau diesen Hash-Drop eventuell mitzunehmen und das war's. Ich werde es nicht machen, weil ich mit Mining nichts zu tun habe. Und Till, schließt du dich dann im Pool an oder machst du es auf Krishas Tour mit dem Solo-Mining? Nee, ich würde es über den Pool machen. Ich habe mich bei einem Pool angemeldet, so für Testzwecke. Und ja, das würde ich dann einfach aktivieren für den Zeitraum. Okay. Till, du hast doch neulich mal was mit OpenAlias ausprobiert. Kannst du uns ein bisschen was dazu berichten? Ja, also kleine Hausmeisterei. Wir hatten ja in der letzten Episode über dieses OpenAlias-Projekt gesprochen, wo eben in den DNS-Einträgen quasi die Monero-Adressen hinterlegt werden. Und die OpenAlias-Adressen, die sind ja quasi aufgebaut wie eine Mail-Adresse, ne? Also empfänger@domain.toplevel quasi. Und dieses @-Symbol wird eigentlich nur durch einen Punkt ersetzt in dem Protokoll. Und das heißt, eigentlich ist es nur eine Sub-Address zur eigentlichen Domain. Das habe ich dann im Nachgang zu der letzten Sendung für uns mal eingerichtet, so dass man uns jetzt auch Spenden zukommen lassen kann an team@moneromumble.de oder grisha@moneromumble.de, alex@und till@. Und getestet haben der Alex und der Grisha und ich das auch schon und das funktionierte wunderbar. Und genau, bevor man überhaupt die Transaktion absendet und nicht weiß, ob es funktioniert, zeigt dir die GUI-Wallet zumindest auch schon mal die Übersetzung, also die Adresse dann an. Genau, also der löst dann auch nochmal zur Monero-Adresse auf, ja. Ja, fand ich total beeindruckend, dass du das gleich so hinbekommen hast. Du hast uns einfach mal so hingeklatscht, fand ich mega cool. War auch wirklich, also deutlich einfacher, als ich es vermutet hatte. Das war wirklich nur 3 DNS-Einträge und fertig. Ja, coole Sache. Sehr schön. Kommen wir mal zu einem etwas komplexeren Thema. Es gibt ja das Monero Research Lab und da haben Brandon Goodell, Sarang Noeta und eine anonyme Person namens Arthur Blue ein Paper veröffentlicht, in dem es darum geht, dass sie eine neue Methode gefunden haben für unsere Ring Signatures. Und die neue Technologie nennt sich dann Compact Linkable Spontaneous Anonymous Group Signatures, kurz auch CLSAG genannt. Ja, was ist der Vorteil von dieser neuen, super komplexen Art von Ring Signatures? Größter Vorteil ist, dass wir 25% schnellere Verifikationszeit haben von den Transaktionen und gleichzeitig, wir haben ungefähr 25% Verbesserung bei der Transaktionsgröße und ungefähr 20% Verbesserung bei der Verifikationszeit der Transaktion. Vorteil davon ist vor allem, dass wir eine bessere Skalierung damit hinbekommen, weil die Größe der Transaktion wächst nicht mehr so stark an, abhängig von der Anzahl der Transaktionen in einem Block, sondern die bleiben jetzt immer damit dann auch gleich groß. Und das alles soll dann im April im Hardfork gemerged werden und auch kommen. Jetzt, Hassan, du hast es auch ein bisschen besser verstanden als ich. Kannst du noch uns ein bisschen was dazu sagen? Du hast ja auch, glaube ich, einen Vortrag angehört davon. Ja, das CLSAG ist ein neues Verfahren, um die Performance zu verbessern insgesamt. Und da hat der Sarang eine schöne Präsentation gehalten. Ich kann den Link ja mal teilen. Moment, hier im Chat. Und da zeigt er auf, dass, scroll gerade auf die Bilder in seiner Präsi, genau. Und zwar durch dieses CLSAG wird die Performance insofern verbessert, dass die Bulletproofs dann später, zum Beispiel in der Verification Time, immens an Zeit sparen werden. Also wir reden aktuell von 95 Millisekunden in der Verifikation und später mit dieser Methode hätten wir dann bei der Bulletproof-Verifikation 20 Millisekunden. Das sind also 95, 20, ich sag mal, keine Ahnung, 80, 81% in der Verification Time, allein in der Verification Time. Und das ist natürlich, das bedeutet dann, wenn man zum Beispiel den Wallet aufmacht und die Blocks synken möchte, dann hat man eine schnellere Verifikation der Blocks und das Wallet würde zum Beispiel schneller synken. Also das wäre dann quasi praktisch, als praktisches Beispiel, was würde dadurch besser werden? Das Wallet würde schneller synken. Ja, das sind ziemlich gute Nachrichten und ich bin super dankbar, dass wir so schlaue Köpfe haben, die sich auch so eine Mühe machen, so ein Paper zu schreiben und dann auch wirklich das alles in Monero integrieren werden. Ohne dieses Research Lab wäre Monero echt nicht das, wo wir heute sind. Ja, und dazu braucht es auch natürlich so ein Genie wie oder so ein Brain wie Sarang und natürlich alle anderen, die da mitwirken, damit sowas natürlich geschehen kann. Was auch mit diesem CLSAG kommen wird, ist die Transaction Size. Die wird auch kleiner werden. Also aktuell, oder was heißt aktuell, als Beispiel nennt er hier eine durchschnittliche Transaction Size von 13 Kilobyte in der Präsentation und stellt dazu im Vergleich die mit der neuen Variante dann die Zahl 1,9 vor. Also 13 zu 1,9, das ist eine Reduction von 85%. Das heißt, wir würden dann auch Disk Space sparen um 85%. Das ist ja ultra krass. Wir hatten ja jetzt erst den Boost von Bulletproofs praktisch, die Transaktionsgröße so runtergebracht haben und dann nochmal so stark. Aber ja, genau. Aber korrigier mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber ist 13 Kilobyte nicht schon eine sehr große Transaktion aktuell? Das weiß ich nicht. Also ja, ich gehe davon aus, weil normalerweise bewegen wir uns ja zwischen, keine Ahnung, 2 und 4. Ja. Ich weiß nicht, warum er die Zahl genommen hat. Aber der Vergleich ist ganz nett, also 13 zu 1, das ist schon heftig. Dann zeigt er auch ein Beispiel, also ein Diagramm von vom Disk Space oder der Blockchain-Größe, wie sie ganz Anfang mal 20 Gigabyte war und dann halt immer mehr gestiegen ist. Und dann siehst du, und dann projiziert er dieses neue Verfahren eben und zeigt in der Projection, dass dann diese steile Kurve, die wir dann hatten, in der Vergangenheit wieder abflachen würde. Also so extrem, dass es schon, dass man Jahre bräuchte, um dann denselben Wert zu bekommen, den wir heute haben. Und weißt du zufällig, ob das auch irgendwelche Auswirkungen auf das Pooling haben wird? Das weiß ich nicht. Ich kann aber sagen, welche Auswirkungen es noch haben wird. Das ist sehr interessant. Wird so jetzt nicht erwähnt. Aber der Sarang ist ja im Video wird es nicht erwähnt, aber der Sarang ist ja in der Zusammenarbeit mit diesem Pedro Sanchez von der Uni Blablub irgendwo. Und die wollen mit diesem Verfahren dann auch, CLSEC, die Atomic Swaps einführen. Das heißt, erst dieses Verfahren würde die Atomic Swaps ermöglichen, überhaupt. Und das ist ein Feature, das wollen wir ja gerne sehen. Das wäre sehr, sehr, sehr nice. Und damit sind jetzt gemeint Atomic Swaps zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel. Genau, damit sind alle Blockchains gemeint oder Coins gemeint, die eben das Atomic Swap in irgendeiner Weise unterstützen. Das wäre zurzeit Bitcoin und dann würde Monero dazukommen. Das heißt, du hättest die Möglichkeit, Monero direkt Cross-Chain mit Bitcoin zu tauschen. Und trustless noch, oder? Genau, weil das dann on-chain passiert. Ja, das wäre echt der Breakthrough, glaube ich, weil dann könnte man ja sich ungestört in Krypto bewegen, ohne irgendwelche Mittelsmänner in Kauf zu nehmen. Ich meine, man kann es schon so ein bisschen mit BISC und so weiter, aber da braucht man halt auch dann wieder noch eine dritte Partei. Also man braucht zumindest den Service so. Ich denke, Atomic Swaps ist wirklich ein Feature, was ich auch mir für Monero sehr wünsche. Ja, also ich kann es kaum abwarten. Denn das ist ja auch ein Feature, was ich gerne haben möchte und nutzen möchte in diversen Projekten. So. Und also das ist etwas, was wir unbedingt brauchen. Wenn wir von Krypto reden und von Bitcoin und Monero und meinetwegen die drei großen jetzt irgendwie, die am meisten genutzt werden, dann sollte so ein Feature das Ganze nochmal richtig krass boosten, weil du dann keine Mittelmänner mehr brauchst, du brauchst keinen Escrow mehr, du brauchst niemanden mehr, der irgendwie, wie bei BIS zum Beispiel, irgendwie ein Arbitrator spielt. Ja. Und irgendwie als Schlichter agiert, sondern alles passiert dann on-chain, in trustless, im Sinne von Trust, du trustest der Mathematik, die dahinter steckt. Ja, und also auch im Blick so auf die Kriminalisierung von Kryptowährungen, beziehungsweise speziell von Privatsphäre fokussierten Kryptowährungen. Ich glaube, Tilda, wolltest du gleich auch noch was dazu sagen, würde so ein Atomic Swap dem natürlichen in Stock zwischen die Speichen schmeißen, weil solange man in Bitcoin kommen kann, kann man dann auch in Monero kommen. Hallo? Ja, ich habe jetzt eigentlich auf Till gewartet, dass er mit seinem nächsten Thema um die Ecke kommt. Okay. Sorry. Genau. Also Privatsphäre ist ja immer schön, wünschen wir uns ja alle, aber dann kommt natürlich auch immer der Gesetzgeber und sagt, ja, aber die Privatsphäre und die Geldwäsche und der Waffenhandel und die schwerste Kriminalität und so weiter. Und so ist es. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, so eine der ersten Sendungen, da haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was wäre denn so das Worst-Case-Szenario, ne? Irgendwie so ein Programm-Fail auf Protokollebene und so weiter, hatten wir uns ja drüber unterhalten. Und damals war ja mein größtes Risiko irgendwie, dass ich gesagt habe, ja, wenn der Gesetzgeber eines Landes irgendwie diese Privatsphäre verbieten will, dann wird das keinen Impact haben, keinen großen. Aber wenn das so auf G20-Ebene passiert, dann hätte ich schon Bauchschmerzen. Und siehe da, über die Meldung der letzten Tag, dass OKEX alle Privacy-Coins, also OKEX ist südkoreanische Kryptobörse und die haben jetzt eben alle Privacy-Coins aus dem Angebot genommen. Also konkret wurden genannt Monero, Dash und Zcash und das Ganze begründen die wohl mit einer Richtlinie der FAFT, von denen ich bis dahin auch noch nie irgendwas gehört habe. FAFT steht als Kürzel für Financial Action Task Force, also irgendwie Arbeitsgruppe finanzielle Maßnahmen. Und ja, das ist auch irgendwie so ein nicht staatliches Konsortium oder beziehungsweise ein überstaatliches Konsortium, was irgendwie ja aus den G7 entstanden wurde oder erzeugt wurde oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen will. Also es ist ja nichts wirklich demokratisch Legitimiertes, sondern ist halt eine Arbeitsgruppe. Und auf dem letzten G20-Gipfel haben sie wohl angekündigt, dass diese FAFT eben auch Richtlinien für Kryptowährungen erlassen soll oder auch wohl erlassen hat. Und ja, die erste Auswirkung war jetzt eben dieses Delisting bei OKEX. Und da ist natürlich auch ein bisschen zu befürchten, dass da weitere Börsen folgen würden, zumal es ja im Moment wirklich nur eine Richtlinie einer Nichtregierungsorganisation ist. Das heißt, wenn das dann jetzt aber Einzug hält in globale Gesetzgebung, dann wird's bitterer. Ja, mir fällt dazu ein, Japan hat ja auch den Exchanges verboten oder beziehungsweise nicht verboten, so Privacy Coins zu listen, aber Japan macht es halt so, wir geben euch keine Lizenz für einen Exchange, wenn ihr Monero, Dash, Zcash und ich glaube Augur gelistet habt. Und das ist natürlich so ein Mechanismus, in dem sie es jetzt nicht im Gesetzestext verbieten, aber trotzdem halt ihre Muskeln spielen lassen können, um da den Handel zu unterbinden. Und ich sehe es durchaus auch problematisch, dass hier eben diese Entwicklung ja sich immer wieder zeigt. Ich denke, das ist jetzt nicht nur bei den Kryptowährungen so, sondern es kommt mir so vor, in allen Aspekten eigentlich von unserem Leben wird Privatsphäre schlecht geredet, ja. Ob das jetzt mit Facebook ist, ist mir doch egal, was die mit meinen Daten machen oder keine Ahnung, wir hatten ja auch da über den Typen geredet, der Tor verbieten wollte, sowas brauchen wir in Deutschland nicht und so weiter. Das ist, ja, finde ich, eine sehr bedenkliche Entwicklung insgesamt. Ja, so ist es. Und wie gesagt, also meine große Sorge ist eben, wenn jetzt in vorauseilendem Gehorsam diese OKEX quasi schon diese Privacy Coins delistet, ne? Also es gibt ja auch immer so diese Möglichkeiten, also ich sag mal, wenn der Gesetzgeber tätig wird, dann gibt es eine Opposition, die kann ja dagegen irgendwie Rechtsmittel einlegen oder beziehungsweise sich dagegen engagieren oder Mehrheiten beschaffen oder was auch immer. Aber solange das eben noch nicht Gesetzgebung geworden ist, sondern einfach nur eine Richtlinie und die Börsen dann trotzdem schon anfangen zu delisten, ne? Also das ist ja so diese Taktik, wir wollen es euch ja nicht verbieten. Wäre schön, wenn ihr das freiwillig mal runternehmen würdet, ne? Und damit entsteht dann auch gar kein politischer Diskurs um diese Entscheidung. Ja, schade. Und ich glaube auch, dass es so eine Kettenreaktion auslösen könnte, wenn das einmal irgendwo passiert, dass andere dann gleich mit der Aktion nachziehen. Und Till, du hast es jetzt gerade gesagt, diese Financial Action Task Force, das ist gar keine verbindliche Gruppe oder so, sondern das ist einfach da so eine, ja, zwischenstaatliche Organisation, die halt da sich ausgesprochen hat oder so. Genau, also ich habe mich jetzt auch nicht in die Tiefe eingearbeitet, aber ich habe das vorhin mal bei Wikipedia überflogen. Das ist halt irgendwie so aus der G7 heraus entstanden und wurde jetzt auch mehrfach, ich glaube, über irgendwelche Resolutionen auch schon verankert, dass man sich doch bitte an deren Richtlinien auch gebunden fühlen sollte und so weiter. Also alles kann, nichts muss, ne? Aber wäre schon schön, wenn. Irgendwie so, also sehr obskur. Und wie gesagt, also das stört mich halt auch dadurch, dass das eben nicht demokratisch entstanden ist und auch diese Richtlinien ja nicht demokratisch diskutiert werden, ist halt eine kleine Gruppe entwirft halt diese Richtlinien, dann sagen irgendwelche Gremien so, liebe Mitgliedsländer, wäre schön, wenn ihr euch daran halten würdet. Und dieser Diskurs, wollen wir das denn überhaupt als Gesellschaft, findet an keiner Stelle in diesem Prozedere statt. Ja, also das Wort demokratisch ist Ansichtssache, ne? Also, so wie ich das sehe, dieses Financial Action Task Force, ich bin mal auf ihrer About Page, die wurde 1989 gegründet, von irgendwelchen Ministern der Member Jurisdictions und so weiter. Und sie setzt einen Standard in Sachen Terror, also Terrorbekämpfung und Money Laundering. Und es ist quasi eine standardgebende, ja, Policy Making Body, bezeichnen sie sich hier. Also das heißt, es ist einfach nur ein Gremium, was zusammenkommt und dann irgendwelche Recommendations macht, so wie du gesagt hast, Till. Aber die Sache ist ja, die Regierungen, die da mitmachen und zusammenkommen, die wurden ja irgendwo mal hoffentlich demokratisch gewählt. Von daher ist das so eine Sache mit dem Wort demokratisch. Also alles, was danach passiert, nach den alle vier Jahre, die wir unsere wo wir unsere Wahlstimmen abgeben, ist dann eigentlich, hat dann eigentlich nichts, sowieso nichts mehr mit Demokratie zu tun. Deswegen muss man damit rechnen, dass eben so etwas passiert, wie hier. Ja, also stimme dir da vollumfänglich zu, aber wie gesagt, ich hätte zumindest gerne eine Debatte über solche Themen, ne? Und dadurch, dass das eben so weit im Hintergrund passiert, also wenn ich jetzt nicht mich für das Thema interessiert hätte und dem mal hinterher recherchiert hätte, dann wäre es einfach bei der Schlagzeile geblieben, OKXD listed Privacy Coin, Punkt, fertig, ne? Und keiner macht sich Gedanken darüber, warum und woher kommt's, das finde ich halt schwierig. Ja, ist auch immer noch super krasses Nischenthema, ne? Aber krass, dass sich überhaupt die Politik jetzt so mit sowas beschäftigt. Vor ein paar Jahren wäre das denen sogar echt noch egal gewesen. Aber wir sind zwar eine Nische, aber auch nicht mehr so klein, dass es denen egal sein kann. Ja, ich glaube, denen geht halt langsam auch echt der Arsch auf Grundeis, weil das, was wir hier haben, ja, diese Mathematik und den Computercode und das Netzwerk und so weiter, sowohl Bitcoin als auch Monero, ist ja Kryptonit für die. Ja, also wenn man sich mal die USA anschaut, ein Großteil derer Macht kommt eben durch den Dollar und dass der Dollar de facto die Leitwährung weltweit ist. Und ja, also ich möchte da jetzt nicht so weit reingehen, da kann man sich ja selber mal informieren, aber normalerweise immer, wenn ein Land gesagt hat, hey, wir machen da nicht mit, dann wird da erstmal Krieg erklärt und der Leader wird gestürzt. Und das sind dann, da musste ich auch gerade dran denken, das sind dann meistens so Organisationen, ja, Stichwort tiefer Staat, die nicht gewählt sind, von denen die meiste Zeit eigentlich auch niemand was mitbekommt, die aber enormen Einfluss haben. Und ja, also. Genau, dasselbe sehen wir hier jetzt halt auch. Genau. Deswegen, ich mache mir da eigentlich gar keinen großen Kopf drüber, weil das war abzusehen. Ich meine, es ist dann jetzt in den 2 Jahren, die ich mich hier intensiv mit Krypto beschäftige, haben wir immer wieder darüber geredet, immer davon erzählt, dass das passieren wird und dass das irgendwann kommen wird. Unabhängig jetzt irgendwie von dem Preis oder so auf dem Chart, was jetzt mit Bitcoin oder Monero passiert. Das ist ja eher das Spekulative. Ich unterteile das Ganze ja in so 2 Sparten. Es gibt ja einmal dieses, was kannst du damit machen, so Use-Case-mäßig, wie kannst du es in Real-Life einsetzen? Und dann gibt es ja noch dieses Spekulative, was auf dem Markt geschieht. Und eigentlich, also ich bin so der Meinung, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Also nur weil jetzt irgendwie etwas pumpt, heißt es nicht, dass jeder auf Privacy steht, weil Monero jetzt pumpt. Und das musste halt kommen, das war klar. Also jeder, der jetzt irgendwie immer mehr von diesen Nachrichten oder ähnlichen Nachrichten liest, wo der Staat oder Deep State, es geht ja eher in Richtung Deep State, sich jetzt einmischt in die Kryptoszene, der darf sich dann nicht mehr wundern, weil das war klar. Und es wird auch so immer mehr passieren. Und es kommt dann irgendwann zu diesem Zustand, wo der Deep State sich dann auch eingemischt hat und seine Finger in diesem Spiel hat, in der Kryptoszene. Das ist so. Er ist positiv für Monero. Korrekt. Und um die Exchanges mache ich mir auch keinen Kopf. Ich meine, die können alle Insolvenz melden, ist mir egal. Weil wenn Atomic Swaps kommt, kann man erstmal innerhalb der Kryptoszene, also innerhalb der Krypto Currency-Welt vieles machen. Ja, Exchanges. Hey, ich habe hier BTC, du hast XMR. Können wir mal bitte tauschen? Kein Ding. Das Einzige, was ja uns noch nervt, ist der Fiat-Gateway. Also wie kommt Fiat rein und wie geht Fiat raus? Und dafür hast du ja eigentlich nur diese Exchanges, die eben irgendwie noch einen Wire-Transfer oder so anbieten. Und dann kommen halt so Sachen wie BISC raus, damit man das so ein bisschen dem entgegenwirken kann, dezentralisiert und so weiter. Das ist eigentlich das Einzige, was noch nervt. Aber wenn wir dafür keinen Bedarf mehr hätten, und dazu wird es ja kommen, dann ist das sowieso alles Geschichte. Dann brauchst du keinen Exchange mehr. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil was es auf jeden Fall braucht, sind ja Märkte, wo Währungen gegen Produkte getauscht werden können. Also Währung ist ja kein Selbstzweck, sondern Handelsmedium. Und wenn die Märkte diese Währung nicht akzeptieren, weil sie eben illegalisiert werden, dann nützt dir auch die beste Technik und Privacy und tralala nichts, weil dann kannst du dir deine Moneros in deiner Wallet angucken, sehr anonym, und das war's. Ja, da komme ich nochmal gerne auf das Thema Steuern zurück. Es ist ja so, dass also auch wahrscheinlich mit diesem Financial Action Task Force oder wie auch immer die sich nennen, das ist ja alles nur, also Money Laundering, Terrorbekämpfung und so weiter, das ist ja alles nur ein Vorwand. Ich meine, Fiat, also USD, der Dollar, die Leitwährung, hält das, trägt das größte, hat so viel Blut an sich, dass du es gar nicht mehr vergleichen kannst mit irgendwelchen Darknet-Markets oder Bitcoin, was für irgendwelche Terrorzwecke genutzt wird. Also da ist ja das Vorbild eigentlich Fiat selbst. Von daher ist das für mich kein Argument. Das, was die hier erreichen wollen, ist die, sehen wir ja nicht, von wem es kommt, wie viel kommt und zu wem es geht. Und mit Bitcoin hast du halt eine transparente Chain, wo du sehen kannst, wer hat wem was geschickt, wie viel. Und das kannst du halt schön besteuern. Und jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo das Volumen am größten ist, so groß war es noch nie, zumindest was Bitcoin angeht, mit all den Futures, die jetzt aufgemacht haben, den ETFs, die reguliert wurden und Freigaben erteilt bekommen haben, all diese Sachen, da ist halt Geld im Spiel und da will der Staat natürlich seine Steuern dafür. Ja, bin ich bei dir. Vor allem, also was mir da noch einfällt, ist der Gedanke, dass in der guten Welt, ja, wenn wir irgendwann mal dahin kommen sollten, gehen wir nicht mehr zu Fiat zurück. Ja, also die Sache ist, dann bleibst du halt einfach in Krypto. Und das schaffst du halt, wenn du deinen Lebensunterhalt einmal in Krypto bekommst und das, was du kaufen willst, auch in Krypto kaufen kannst. Und mir ist da gerade der Gedanke gekommen, wenn sie Krypto kriminalisieren, dann werden halt Kriminelle Krypto nutzen. Ja, also stell dir mal vor, was abgehen würde, wenn die Kartelle in Mexiko und sonst wo auf der Welt ihre Zahlungen über Monero machen würden. Weil ich habe mir da jetzt ein paar Filme angeschaut, ne, Narcos, die Serie auf Netflix und dann American Made hier mit Tom Cruise und so. Ein Riesenproblem ist ja, was machen wir mit dem ganzen Cash? Ja, also überhaupt das Geld mal wieder von Amerika nach Mexiko zu schaffen, ist ja schon ein Riesenproblem und ist ja eigentlich ein viel größeres Problem, als die Drogen dahin zu schaffen. Und wenn du das digitalisieren könntest und dann auch noch so digitalisieren könntest, dass man das nicht nachverfolgen könnte, hat enormes Potenzial. Ja, die Idealwelt, von der du sprichst, also wo dann idealerweise ein XMR gleich ein XMR ist, die, also hoffentlich erreichen wir die, und wenn wir die aber haben, dann brauchen wir keinen, dann gibt's keinen Weg zurück mehr. Da braucht das auch kein Mensch mehr, dass er jetzt irgendwie umtauschen muss und dann wieder in Fiat gehen muss. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Merchants mitmachen und dass wir den Pfad öffnen quasi für ein bequemes und intuitives Nutzen von Wallets und Infrastruktur, damit der Merchant halt sagen kann, ja komm, ich hab hier Monero oder Bitcoin, egal, damit kannst du jetzt auch zahlen. Ja, aber wie viele Merchants würden es sich denn trauen, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten gegen Kryptowährungen, wenn diese kriminalisiert sind? Naja, das ist halt so ein Streitpunkt. Ich sage ja immer, Geld allein kann nicht ein Terrorist sein, sondern, also du kannst es kann nur von Terroristen missbraucht werden, aber das ist auch alles. Geld ist nur ein Zahlungsmittel. Mehr nicht. Da stimme ich, also da bin ich ja hundertprozentig bei dir. Die Sache ist ja, dass diese Kriminalisierung von Kryptowährungen unter scheinheiligen Argumenten eingeführt wird. Da haben wir, glaube ich, Konsens. Das Problem ist nur, was machst du dann in der Situation? Also als Merchant sagst du dann, ist mir egal, ich verkaufe trotzdem weiter Produkte und Dienstleistungen gegen Monero. Das werden die allerwenigsten. Ja, das ist die Frage. Ich weiß nicht, was ein Merchant dann tun würde. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Krypto generell verboten ist. Du kannst ja, Andreas macht es ja so, Anthropolos, ihr wisst, wen ich meine. Den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Der ist ein großer Bitcoin-Fan und er hat mal in einem seiner Videos erzählt, wie er, wenn er bezahlt wird, dass er ausschließlich halt in Bitcoin bezahlt wird. Und was macht er? Er trägt das ganz normal in seine Buchhaltung ein oder in seine Steuer, trägt den Betrag ein zu dem, also dem Preis, der dann an dem Tag bei Erhalt des Betrages BTC in USD wert war, und das Ganze versteuert er. Und er meint, er hat gesagt, also er hat noch nie Probleme damit bekommen. Das Einzige, und das kannst du ja auch mit Monero machen. Ja, das ist ja, da ist der Transparency Opt-in. Da kannst du ja einem Auditor sagen, hier, oder deinem Steuerberater, hier hast du meinen Spend, meinen View-Key, natürlich nicht den Spend-Key, hier kannst du sehen, was für Incoming Transactions ich hatte. Und später soll es ja in einem Update auch Outputs oder Outgoing geben, die man sehen kann, können soll, später mal, irgendwann. Und dann kann der Auditor sehen, okay, Incoming, Outgoing, sieht alles gut aus, er hat seine Steuern ganz normal bezahlt und ordentlich. Das bedeutet, dass dieser Andreas aber auch seine Bitcoin immer veräußern muss, um die Steuern zahlen zu können, weil er wird ja wohl nicht mit Bitcoin seine Steuern zahlen. Okay. Ja. Dann ist ja nach Land zu Land auch unterschiedlich, ob sich das lohnt, Krypto zu veräußern, ne? Weil man darauf ja manchmal auch noch Steuern zahlen muss. Ja, genau. Also da kommen ja gewisse Sachen ins Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei einem Gewerbe ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel privat bist, wird es ja auf dein, wie nennt sich das, Einkommen, auf die Einkommensteuer wirkt sich das aus. Und je nachdem, wie lange du gehalten hast und so weiter. Aber in dem Beispiel, also du willst es direkt veräußern, dann würdest du einen hohen Betrag an Steuern zahlen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es beim Gewerbe ist. Und dann, ja, musst du gibst du deine Tax quasi an der IRS in US ab, US-Dollar ab. Aber also per se ist es nicht verboten. Das einzige Problem, was wir ja haben mit dieser ganzen, auch mit dieser Financial Action Task Force, ist, dass es gewisse Leute gibt, die meinen, Bitcoin oder Monero wäre anfällig oder würde genutzt werden für kriminelle Aktivitäten. Und deswegen müssten wir Mechanismen implementieren, die halt Money Laundering und Terrorbekämpfung und so weiter ermöglichen. Und das Einfachste ist natürlich für so einen Exchange zu sagen, ja, nee, dann deliste ich den ganzen Kram, weil ich habe nicht die Mühe und die Muße dazu, irgendwelche Mechanismen einzuführen, die einer Regierung helfen, aufzuzeigen, dass hier jetzt keine kriminelle Aktivität passiert ist. Und das ist mit Monero eben sehr, sehr schwierig, was ja auch gut so ist. Was mir jetzt noch einfällt, also was die Privacy angeht. Ja, was mir jetzt noch einfällt, ist einfach, also ich versetze mich jetzt in die Schuhe des Fiskus und also ein Problem, falls ihr das anders seht, bitte widersprecht mir, ist jetzt natürlich, wenn wir das legalisieren und wir sagen, ja, ist okay, liebe Deutschen, ihr könnt Zahlungen in Krypto annehmen und ihr müsst die dann einfach offenlegen und versteuern, dann könnte ich ja als zwielichtiger Merchant sagen, hey, ich mache bei mir an die Tür ein Accept Bitcoin und Accept Monero Schild an die Tür und ich habe aber zwei QR-Codes, die ich meinen Kunden vorlege. Den einen QR-Code, das ist die Wallet, die ich tatsächlich beim Finanzamt auch angebe, und die andere Wallet, das ist die, ja, meine Geheimwallet, das stecke ich mir selber ein. Und ich denke, was sich hier einfach zeigt, ist, dass das Konzept von Besteuerung und Kryptowährungen im Kern eigentlich inkompatibel miteinander ist. Aber genau das Gleiche kannst du doch auch mit Bargeld machen, oder? Ja, und ich bin mir sicher, dass es gemacht wird. Wollte ich gerade sagen, ganz zwei Konten eröffnen. Ich bin mir ja, und sicher, dann schreibt dich das Finanzamt zumindest in Deutschland an und sagt hier, 2 Jahre kein Umsatz. Das ist Scheinselbstständigkeit und schließt dann dein Gewerbe. Fertig. Also ich selber schreibe ja auch Rechnungen, ne? Und ich biete ja auch immer die Bezahlung in Krypto an und ich mache es mir immer sehr einfach. Ich schreibe halt alles in Euro, Mehrwertsteuer in Euro, und egal, ob ich das jetzt in Krypto oder in Dollar oder in was auch immer bekomme, ich richte halt den Mehrwertsteuersatz an das Finanzamt ab, der auf der Rechnung steht. Also, und ich glaube, diese Sache mit dem Bargeld, ne, also genau das funktioniert eben, wie gerade schon gesagt, ja auch im Bargeld, dass ich da eben Schwarzkonten habe. Und meistens, also ich glaube, in der Gastro läuft es zum Beispiel darüber, also man guckt halt, wie viel Lebensmittel oder wie viel Ausgaben macht er dem Finanzamt gegenüber geltend, also in Form von Lebensmitteln. Und wie viel Einnahmen erzielt er damit? Und dann verrechnet man das mit den gezahlten Gehältern, auf die ja Lohnsteuer entfallen. Also da bleibt eigentlich relativ wenig Spielraum, um da groß Schwarzgeld abzuzwacken. Okay, ja, ich kenne mich einfach nicht so aus. Das war jetzt nur eine Überlegung. Vielleicht auch noch, um auf unser nächstes Thema zu kommen. Als Gegenthese dazu hat sich jetzt hier der Council of Cryptocurrencies oder so, nee, Crypto Rating Council geäußert, und gesagt, Monero ist keine Security, ist auf dem gleichen Stand wie Bitcoin. Vielleicht noch ganz kurz, dieser Crypto Ratings Council ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Exchanges. Da ist Coinbase mit drin, Kraken, Poloniex, Bittrex, also schon relativ große. Hat jetzt natürlich auch kein legales Greifen, aber ist natürlich trotzdem positiv in dem Sinne, dass die SEC, also die Finanzaufsicht in den USA, ja schon ja sehr skeptisch immer auf Krypto schaut, gerade mit auch Ethereum. Und da ist natürlich dann immer die Frage, ist das jetzt eine Security oder nicht? Und wenn es eine Security ist, dann treffen da ganz andere Regulierungen zu, als wenn es keine ist und so weiter. Deswegen wäre vielleicht noch eine ganz schöne Gegenthese hier, dass die Exchanges eben die Aufsicht vertreten, die ich auch teilen würde, dass Bitcoin, dass Monero eine definitiv keine Security ist. Ja, und man kann auch da in dem Bericht sehen, dass Monero, Bitcoin und Litecoin die beste Bewertung bekommen haben in dem Ranking. Also die wurden ganz eindeutig eingestuft, sie sind definitiv keine Security. Wobei das ja natürlich nur von den Exchanges ist und die SEC kann da immer noch eine andere Meinung haben. Es ist relativ unwahrscheinlich, aber es ist jetzt natürlich noch kein Gesetz oder ja, keine Interpretation. Ich sehe das ja auch eher skeptisch, ne? Also es ist so, als würde der Lobbyverband der Automobilindustrie sagen, also Dieselabgase sind ja gar nicht so schädlich. Weißt du? Also das ist doch der Händler selbst, genau, der das Interesse hat, weiter den Handel zu betreiben. Also dass der sich da die Bestnoten gibt, wundert mich jetzt nicht so. Ja, aber warum tun sie dann bei Ripple denen so die fast schlechteste Wertung geben? Weil die machen bestimmt auch mit Ripple ziemlich viel Umsatz. Ja, weil Ripple zum Beispiel Banken ganz klar als Hauptzielgruppe hat und mit denen kooperieren will und diese Kryptobörsen davon leben, dass Banken halt, dass es nicht mehr über Banken läuft. Hm. Ja, ist ja klar, warum. Aber ich meine, auf jeden Fall, die Bewertung, die sie da abgeben, ich meine, die ist schon schlüssig, denke ich mal. Die Frage ist nur, ich glaube, das trifft viele unserer Nerven und ich bin da ja auch grundsätzlich sehr angetan über diese Bewertung, aber ich glaube, dass die Gegenseite dann auch einfach sagen wird, ja, ist ja nett, liebe Kryptohändler, dass ihr meint, dass eure Kryptowährungen nicht unter diese Regulierung fallen, aber... Ja, das stimmt wohl. Also, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall interessant, das mal auf dem Schirm zu haben. Dann noch ein weiteres kurzes Thema, was ich auf dem Reddit entdeckt habe, ist, Monero ist second only to Bitcoin in terms of number of commits in den letzten 4 Jahren. Und da ist hier ein Bild, ich zeige das auch mal eben im Stream, wo eben die Commits von Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Zcash und Litecoin gelistet sind und ja, Monero schneidet da relativ gut ab, wobei, das Blaue ist Bitcoin, okay. Wobei man sagen kann, dass Monero da zwar den zweiten Platz macht und das ist jetzt positiv, aber wir gar nicht die zweitmeisten Entwickler haben, sondern, also ich weiß jetzt nicht genau, aber ich meine, nach Bitcoin dürfte Ethereum kommen von der Menge an Entwicklern auch. Von daher ist es noch positiver, weil wir dann mit noch mehr Commits pro Entwickler quasi haben. Ja, wobei man muss dann natürlich ein bisschen differenzieren. Ein Commit ist nicht gleich ein Commit. Ja, also ich kann auch 1000 Commits machen. Das ist für mich nur Control-K oder so. Es kommt natürlich dann auch immer auf die Qualität der Commits an. Ja, sind das Commits, die letztendlich so auch in den Code übernommen werden, ohne große Änderungen, oder ist das einfach nur Spam? Aber ich glaube, ich habe da mal einen Talk von Fluffy Pony gehört, wo er eben gesagt hat, dass in Monero die Commits auch überdurchschnittlich gute Qualität haben im Vergleich jetzt zu anderen Kryptowährungen. Aber vielleicht, Hassan, du kennst dich doch damit gut aus. Erzähl du mal. Also, ja, ich kann das bestätigen. Commit ist nicht gleich Commit. Du kannst da irgendjemanden haben, der einen Typo gefunden hat in einer Doku oder sowas und macht dann einen Commit und findet jetzt irgendwie plötzlich 5 weitere Typos und macht dann für jedes Typo einen extra Commit. Dann hättest du dann natürlich eine Anzahl von 6 Commits von einem Entwickler oder einem Contributor. Aber bei Monero ist es tatsächlich so, dass die Commits eine Qualität aufweisen. Also die Commits, die in Monero passieren, hauptsächlich ja von den bekannten und berühmten Entwicklern, und Monero Mu ist ja auch sehr, sehr aktiv da, und die Commits da, die machen wirklich, haben also Impact, die verändern irgendwas, die erweitern irgendwas, die merzen Fehler aus und so weiter. Da handelt es sich nicht nur um Typos oder so in irgendwelchen Dokumentationen. Ich habe zu dem Thema gerade noch mal hier im Chat die Liste von CoinGecko gepostet. Da liegt Monero bei den Developern, also nach Entwickler sortiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was da wie gewertet wird. Also die haben unter anderem die Commits der letzten 4 Wochen, die Anzahl der Codeänderungen, die mitwirkenden Beobachtungen, Verzweigungen und so weiter und so fort. Also irgendwie generieren die daraus ein Ranking und da landet Monero auf Platz 15. Ja, ich habe es mir gerade angeschaut, das stimmt. Aber dieses Ranking sieht für mich auch fast genau nach Market Capital, also Marktkapitalisierung aus, aber es stimmt nicht ganz, aber es ist tatsächlich sehr ähnlich. Ja, also CoinGecko ist ja so eine Seite, die eben die Coins nicht nur nach Marktkapitalisierung bewertet oder listet, ist ja auch eine recht unauthentische Metrik, aber wundert mich jetzt auch, dass Monero hier auf Platz 15 ist, nicht mal in die Top 10 kommt und dann andere Projekte wie Link drüber sind, noch nie gehört, Leo noch nie gehört, Tron, okay, also da bin ich ein bisschen skeptisch, aber natürlich trotzdem interessanter Gegenpunkt hier. Also wie gesagt, ich finde es auch schade, dass man nicht genau weiß oder erkennen kann, wonach da wie gewichtet wird, aber ja, traut keiner Statistik, nicht selbst gefälscht hat. Ja, oder man kann es sich einfacher machen und muss sich nur Folgendes merken. Es gibt, ich glaube, über 2100 Coins/Tokens. Ne? Und es die Mehrheit, also ich glaube über 90% sogar, weisen keinerlei Commits mehr auf in den entsprechenden GitHub-Repos. Und das heißt, wir haben es eigentlich nur noch mit einer Handvoll Coins oder Tokens zu tun, die überhaupt Commits aufweisen. Und dass wir dann auch noch mit Monero da drin liegen, ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Mitwirkende, also wenn man das nach Mitwirkende sortiert, diese Liste, dann ist die Reihenfolge Bitcoin, Ethereum und dann Monero auf Platz 3. Ich würde auch mal sagen, die Sortierung, das ist tatsächlich die Marktkapitalisierung und da liegen wir im Moment auf 15 und das in der Tabelle werden halt einfach nur andere Sachen mit dargestellt. Genau. Okay. Ja, apropos Entwicklung, hatten wir jetzt in den letzten Folgen auch noch angesprochen und da ging es jetzt ein bisschen voran und zwar mit dem Telegram Monero Tipbot. Hassan, was ist der neueste Stand der Dinge? Oh ja. Ja, gute Nachrichten. Also das, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge schon so weit war, aber die gute Nachricht ist, der Telegram-Bot ist fully funded. Das heißt, wir hatten genug Unterstützer, die contributed haben oder gefundet haben, donated haben. Und ja, mittlerweile haben wir auch ein reiches Set an Features. Und wir idle noch so ein bisschen auf StageNet rum, wollen das Ganze, also ich habe jetzt mit dem Refactoring angefangen gehabt, damit ich das Ding open sourcen kann. Und nach dem Refactoring habe ich halt, wollte ich nochmal alles testen und deswegen habe ich es bei dem StageNet-Zustand belassen. Aber ja, wir sind jetzt soweit, dass wir auf Mainnet umswitchen können. Die Frage ist nur wann, denn ich bin immer noch im Gespräch mit dem Core-Team und jetzt auch mit dem Monero Ecosystem Team, wo ich ja auch Member bin oder Mitglied bin. Und je nachdem, wie die Gespräche enden werden, wird es eine Umstellung aufs Mainnet bald geben. Soon, sage ich dazu nur. Soon, ja. Und vielleicht noch ganz kurz, was hat sich denn bis seit der letzten Folge getan? Und zwar haben wir jetzt weitere Features bekommen. Also man kann mit dem Telegram Monero Tipbot jetzt auch QR-Codes scannen und darüber direkt, also automatisch, also interaktiv eine Transaction machen. Das heißt, ich kann, egal was für ein QR-Code, egal auf welchem Bild, egal wo dieses QR-Code aufgeklebt ist, kann ich es einfach mit der Kamera vom Smartphone einfach ein Bild davon machen. Also ich brauche auch keinen QR-Scanner oder sowas dafür. Einfach ein Bild machen. Schickst dem Bot und der passt dann diesen QR-Code und wenn es eine URI, also Monero URI hat, Monero URI bedeutet Monero Doppelpunkt Adresse und dann vielleicht ein Recipient-Namen oder Amount und so weiter, dann passt er das so, dass er dir dann direkt eine Notification gibt oder eine Message schickt und sagt, hier, ich habe das Ding gepasst, das geht an die Adresse mit dem und dem Amount, der in dem QR-Code drin war. Also denkt an Merchants zum Beispiel. Ich kaufe etwas, bin bei Starbucks, hole mir einen Kaffee und die präsentieren mir auf ihrem Tablet da an der Kasse so einen QR-Code. Da sind halt dann die 1,99 drin für den Kaffee, schon in dem QR-Code. So, den scanne ich ab, schick das an den Bot und der passt das Ganze und sagt mir dann, okay, an die Adresse, Amount so und so, Recipient ist Starbucks Inc. Und vielleicht noch eine Description, danke für Ihre Bestellung, bis demnächst. Und dann kann ich sagen Cancel oder Send und kann dann so die Transaction auslösen. Ich kann meine eigenen QR-Codes generieren, also genauso in diesem Prinzip mit Amount und Recipient und so weiter, wenn ich das einem schicken will. Wenn der Till jetzt zum Beispiel mir was überweisen soll, dann bereite ich so einen QR-Code vor, forwarde es ihm in Telegram. Er braucht es nur noch weiter forwarden an den Bot und macht dann automatisch so eine interaktive Transaction damit. Richtig geil. Weißt du, ob auch andere Wallets sowas können? So einen QR-Code auslesen in die URI und dann alles ausfüllen? Ja, wir haben Glück, denn diese URI ist nämlich ein RFC, ich glaube 3389 oder sowas. Und da steht nämlich genau drin, also ein standardisierte URL, URI, wie das Ganze auszusehen hat. Und da kannst du das Monero ersetzen durch Bitcoin zum Beispiel. Und dann hast du dasselbe richtig für geil. Bitcoin. Genau sowas habe ich nämlich gesucht, weil ich habe gerade ein bisschen damit rumgespielt und ausprobiert, wie es dann wäre, wenn man jetzt Merchant wäre und Monero akzeptieren möchte. Habe ich mir in Python so ein bisschen was geschrieben, so quasi eine Software, mit dem man als Merchant Zahlungen empfangen kann. Aber genau dieses Feature habe ich vermisst und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, also es ist ganz cool. Wir haben es auch ausgiebig getestet, funktioniert wunderbar. Und was wir uns dann noch gedacht haben, war, was ist denn, wenn ich zum Beispiel, naja, ich habe ja XMR, dafür nutze ich ja den Bot, das ist ja ein Monero-Tipp-Bot. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn mein Empfänger BTC möchte? Also kamen wir auf die Idee, du schickst, kannst das selber auch über QR-Codes machen oder über einen Befehl und gibst dann die Bitcoin-Adresse an und den Amount in Bitcoin und der Bot wird dir dann sagen, was du an XMR zu schicken hast, an Amount, und beim Empfänger kommen dann die Bitcoin an. Wie machen wir das? Genau, wie machen wir das? Wir nutzen eine Third-Party-App dafür und das ist xmr.to, XMR2. Und das haben wir in den Bot eingebaut. Das heißt, man kann XMR2 über den Bot nutzen und muss das nicht mehr über die Webseite machen. Ja, richtig gut. Die haben ja auch eine ordentliche API. Genau, die haben wir integriert, beziehungsweise ich musste dafür noch eine Lib schreiben für mich. Habe das auch bei mir im GitHub-Repo veröffentlicht. Wird auch in das Ecosystem wandern oder gemoved werden, damit es dort dann schön verwahrt werden kann. Und diese Lib nutze ich wiederum im Bot, um eben mit der API sprechen zu können von XMR2. Ja, finde ich super geil, muss ich sagen. Für mich persönlich so ein Use Case, du gehst zum Bitcoin-ATM, ja, es gibt ja nicht so viele Monero-ATMs und du möchtest Fiat-Geld haben. Und normalerweise, wenn du jetzt XMR hast, dann musst du den manuellen Schritt machen über xmr.to oder du machst es zu Hause, lädst dir dann mit xmr.to schon eine Bitcoin Wallet mit Bitcoin voll und gehst dann halt so zum Automaten, aber jetzt funktioniert das alles über den Telegram Bot und man muss sich nicht mal eine neue Software installieren dafür. Genau. Und vielleicht noch als kurzes Update, euch ein paar Zahlen zu geben. Wir haben ja, nachdem wir dieses Refactoring oder nachdem ich das Refactoring gemacht habe und die neuen Feature eingebaut hatte, hatten wir vorher ein Userwachstum von ungefähr 5 Usern pro Tag. Mittlerweile sind wir jetzt angestiegen auf 15 User pro Tag. Das heißt, also ich habe da so eine Statistikseite für mich eingerichtet, so eine Art Monitoring, was da passiert, ob User-Accounts erstellt werden oder nicht. Und da kann man jetzt sehen, dass innerhalb eines Timeframes von 24 Stunden wir um die 13, 15 User haben, die täglich dazukommen. Super. Und das ist ja jetzt immer noch alles auf StageNet, oder? Genau. Es wird so lange auf StageNet bleiben, bis wir eine gescheite oder zufriedenstellende Lösung gefunden haben, was das Hosting angeht für das Mainnet. Oder, ich will das so ein bisschen ganz kurz hier andeuten, ohne weiter darauf einzugehen. Ich habe mir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Gedanken und sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie man das Ganze non-custodial hinbekommt. Das weicht natürlich von dem ab, was ich im CCS angegeben habe. Aber es ist ja ein Feature und kein Bug in dem Fall. Es ist ja eine noch krassere Verbesserung, als was das CCS versprochen hat. Deswegen wird es bald hoffentlich, je nachdem, wie krass ich mich jetzt da anstrenge, eine non-custodial Version kommen von dem Telegram Monero Tipbot. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, wie ich das machen werde oder wann es wird. Aber der Gedanke ist da und ich muss nur noch das Ziel erreichen. Boah, das wäre heftig, ne? Dann hättest du wirklich vollstes Vertrauen in deine Application quasi. Ja, ich habe auch eine Umfrage gemacht an die ganzen User, die das Ding nutzen, den Bot nutzen, und habe gemeint, hier, was haltet ihr von dem Bot? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht und so weiter? Und da waren die Antworten eigentlich alle irgendwie gleich. Keiner fand den Bot schlecht. Keiner fand, dass es jetzt irgendwie ein Feature oder so schlecht wäre, sondern die waren alle begeistert. Nur der einzige negative Punkt war halt, hey, not your keys, not your funds. So. Und also das Einzige, was irgendwie so die Leute stört, ist, dass es eben nicht non-custodial ist oder custodial ist in dem Fall. Und das will ich halt auch, die Hürde will ich halt auch angehen. Cool. Was mich jetzt noch interessiert, du hast vorhin angesprochen, man kann ein Bild zu dem zu dem Bot schicken. Also verstehe ich das richtig? Ich habe vorher schon meine Kamera-App auf dem Handy geöffnet und teile dann praktisch nur die Bilddatei in den Chat mit dem Bot. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kriegt der Bot den QR-Code raus aus dem Bild? Ja, also muss der QR-Code da in der Mitte vom Bild sein oder reicht es, wenn der ein kleines Detail ist von dem Bild? Funktioniert das mit Machine Learning oder ja? Also ich verwende dafür im Backend natürlich eine Lib, die das für mich macht. Habe mich auch ein bisschen da eingelesen, aber das ist sehr, sehr, ja, viel alles Protokollzeugs, was man nicht irgendwie unbedingt wissen will. Und es ist so, diese Lib ist halt ziemlich stark im Parsen von QR-Codes. Also ich habe das Ding auch am Laufen mit einer Detection Level von so und so viel. Und wenn er es irgendwie nicht schafft, soll er es nochmal versuchen und mit einer noch höheren Anzahl von Detection Levels und so weiter. Also es ist ganz okay eigentlich. Man kann fast so gut wie x-beliebige Bilder hinschicken, seien sie noch so grottenschlecht, so in der Qualität, oder zum Beispiel ist es viel zu dunkel oder sowas, ja, also das Licht fehlt. Der Bot kriegt es zu 90% hin, die QRs Codes zu parsen. Wenn es nicht funktioniert, dann ein kleiner Tipp, dann liegt es meistens daran, dass der User denkt, er muss zu nah an die, also oder so nah wie möglich an den QR-Code dran. Es hilft, wenn man ein bisschen weiter wegzoomt oder mit dem Handy weggeht und dann ein Foto macht, dann wird das eigentlich zu 99% der Zeit gepasst, korrekt. Super, also finde ich echt mega krass. Jetzt nur noch eine Sache, das heißt, es ist jetzt aber nicht so, dass ich mit dem Bot, obwohl in Telegram könnte ich ja trotzdem das Fenster mit dem Bot aufmachen, dann da die Kamera auswählen und dann einfach da ein Foto snippen, ne? Ja, also wie mache ich es zum Beispiel? Ich gehe in den Bot-Chat, klick auf das Kamerasymbol, mach ein Bild von, egal wo das ist, es könnte ein QR-Code sein, was auf meinem Tisch klebt, das könnte ein QR-Code sein, was auf dem Display ist bei mir im Rechner, also auf dem Display halt im Computer, auf dem Desktop, egal was es ist, ich mache einfach ein Foto und sende es einfach ab. Das heißt, ich schicke das Foto als Foto an den Bot, so wie wenn man irgendwie ein Foto abschicken würde in eine Gruppe. Und dann versucht der Bot das zu parsen. Ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar, also die URI ist da drin, was ist da noch? Also der Amount ist mit drin, hast du da noch mehr Infos und wie sind die Daten aufbereitet? Ist das CSV-Format oder? Das ist, also die URI ist aufgebaut mit den Feldern Adresse, Recipient, Amount und Description. Das ist das, was das RFC hergibt. Das heißt, man kann die Felder alle ausfüllen oder man kann sie halt auch leer lassen. Dann würde nur die Adresse gepasst werden. Und wenn das nämlich der Fall ist, dann sagt der Bot hier, ich habe zwar korrekt gepasst, aber ich habe nur eine Adresse gefunden. Und dann checkt er auch übrigens, ob das eine valide Monero-Adresse ist. Und sagt dann hier, ich kann den Befehl nicht interaktiv jetzt gestalten mit dir, die Transaction. Bitte schick diesen Command ab und inkludiert den Command, den du einfach nur noch copy-paste musst, wo du einfach nur deinen Amount-Betrag eingeben musst und dann machst du eine ganz normale Transaction über den Send-Command. Also das heißt, es sind gar nicht mehrere Datenfelder, sondern diese eine URI, die quasi in dem QR-Code steckt, enthält alle Informationen. Korrekt. So wie eine URI auch in der URL zu finden ist mit bla bla bla domain.com meinetwegen und dann Slash und dann fängt sie an mit Key 1 ist gleich so und so Kaufmanns und Key 2 ist gleich so und so. Und genauso sieht eine URI aus, nur dass sie nicht mit HTTP anfängt, sondern mit Monero Doppelpunkt. Okay. Hast du mal irgendwie so einen Musterstring, den du in Chat posten kannst? Ja, kann ich machen. Super, danke. Also richtig geil. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, funktioniert das auch andersrum? Also kann ich sagen, ich hätte gerne einen XMR und der Bot generiert mir dann einen QR-Code? Ja, genau. Dann nimmst du den generate QR Command und gibst dann einfach nur den Amount an. Also da brauchst du auch keine Adresse angeben, weil der Command ist nur für deine Wallet. Und da gibst du einfach nur eine Adresse an und eine Description. Also es kann ein x-beliebiger Text nach der Zahl sein, nach dem Amount. Also ich würde dann sagen, generate QR, Leerzeichen 1 für ein XMR, Leerzeichen. Hey, danke für die Spende nochmal. Das ist richtig cool von dir. Viele Grüße, Sun. So, dann sende ich das ab und der Bot gibt mir dann einen QR-Code, wo eben dieser Amount und diese Description in diese URI reingepackt wird, so dass der Bot das dann nochmal selbst parsen könnte. Von dem anderen User würde er den weiter forwarden oder ein Bild davon. Und, aber dann geht es ja immer den Umweg über einen QR-Code. Könnte man das nicht auch ohne QR-Code machen, direkt so eine Anfrage stellen, wo man einfach nur noch sagt yes oder no, wo man darauf antwortet? Das ist leider nicht möglich, denn der ganze Bot ist so gemacht, dass man den nicht interaktiv nutzen kann. Das würde das Ganze nochmal verkomplizieren. Mhm. Und deswegen habe ich versucht, das Ganze Atomic in Commands zu packen und die sollten dann so Atomic wie möglich sein. Okay. Auch ein Vorteil beim Generieren von QR-Codes, da das der Ganze noch momentan custodial ist. Ja gut, das würde auch der Fall sein, wenn es nicht custodial wäre. Aber jedes Mal, wenn ein QR-Code generiert wird und du schickst diesen QR-Code zu jemand anderem, dann offenbarst du ja deine Adresse. Damit wir das verhindern, wird bei jedem QR-Code erstellen Vorgang eine Subadresse angelegt. Das heißt, mit QR-Codes arbeitet man dann nur noch mit Subadressen. Jeder QR-Code ist eine andere Subadresse. Sehr gut, ja. Ja, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie ist es denn bei normalen Tipps? Hat man da nicht immer die gleiche Adresse? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich habe da in der letzten Zeit ein bisschen rumgespielt, wenn ich /balance eingebe, dann sagt er mir ja auch meine Adresse, die ich benutzen kann, um anderen Leuten zu geben, damit sie mir Funds schicken können. Und das ist ja immer die gleiche Adresse, ne? Genau, so alles andere wird, also wenn es nicht der QR-Code-Command ist, dann wird immer dieselbe Adresse genutzt. Okay, und gibt es auch eine Option, wie ich mir eine Subadresse generieren kann mit dem Code? Also ohne jetzt über den QR-Code zu gehen? Momentan nicht, nein. Okay, aber ich könnte das ja so machen. Ich habe keinen Use Case dafür gefunden. Ja, ja. Ja, ich glaube, wenn man das kann, geht es auch schon sehr stark in die Richtung, dass es halt wirklich eine vollwertige Wallet ist. Und es ist ja eigentlich ein Tippbot, ne? Das ist, ja, das ist richtig. Und deswegen weiß ich auch, also ich habe denselben Gedanken. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Tippbot ist oder einfach nur ein Wallet. Jedenfalls, ja, wir haben den halt Tippbot genannt. Aber du hast recht, ja. Das wäre dann noch paar Feature mehr, paar Funktionalitäten mehr. Dann hättest du ein voll funktionsfähiges Wallet. In Telegram. So, und deswegen ja auch dieses Hinten jetzt von mir, dass ich eben versuchen will, ohne jetzt irgendwas zu versprechen, aber ich werde versuchen, das Ganze non-custodial aufzusetzen. Und dann hätten wir wirklich ein voll funktionsfähiges Wallet für Telegram, wo du deine eigenen Keys ownst. Machst du dann nochmal ein neues CCS auf dafür? Das weiß ich noch nicht. Die Idee ist schon mal, also die Grundidee ist da, wie das Ganze ausschauen soll. Ein Konzept werde ich noch entwerfen. Ja, und wahrscheinlich, wenn ich will das ja auch erstmal für Monero machen. Ich bin ja ein riesen Fan von Monero, deswegen wird das Ganze erstmal nur tight für Monero integriert werden. Und eventuell würde ich dann CCS machen, ich weiß nicht. Da muss ich dann gucken, wie weit bin ich gekommen und brauche ich denn Unterstützung von der Community. Ja. Ja, richtig nice. Bin vor allem nice, wie wir die Entwicklung mitbekommen haben, weil irgendwie so gefühlt in jeder Folge seit den letzten 4 Monaten oder so ging es am Ende immer noch um den Tippbot. Und da einfach zu sehen, wie das ja gewachsen ist, das Projekt bis jetzt halt gefundet ist und so praktisch kurz vor dem Release steht, ja, finde ich echt inspirierend. Ich habe mir noch eine Frage überlegt, und zwar, wenn das über Telegram läuft, werden da nicht Metadaten geleakt an Telegram? Also wenn man es jetzt mit einer vollwertigen Wallet vergleicht, ist da nicht einfach Abstriche zu machen, einfach auf der Basis, dass das über die Telegram-Server läuft? Also über die Telegram-Server laufen ja einfach nur die Events, die auch mein Bot bekommt, im Sinne von, ja, hier, du hast eine neue Nachricht oder das und das ist in der Gruppe passiert oder das und das hat jetzt der User geklickt bei dir an Commands und so weiter. Da wir ja aber mit diesen, wie gesagt, Commands arbeiten, die so atomic wie möglich sein sollen, wird ja eigentlich nur ganz wenig geleakt. Also das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ist der Send-Command. Der erwartet nämlich eine Adresse, also ein String zu einer Monero-Adresse und der Amount. Das heißt, Telegram könnte jetzt sehen, okay, der User hat gerade an diese Sub-Address, hoffentlich dann auch, wenn der User so schlau war und eine Sub-Adresse gegeben hat, hat an diese Sub-Adresse diesen Amount geschickt. Das ist aber auch alles. Alles andere bekommt nämlich Telegram nicht mit, denn die Wallet-relevanten Sachen passieren nur innerhalb des Bots und gehen dann auch, wenn sie vom Bot wieder rausgehen zu Telegram, bleiben dann auch im Backend. Also da passiert nichts. Was wir machen, ist letztendlich einfach nur ein Textaustausch. Wird darauf geachtet, dass eine Subaddress nur einmal benutzt wird oder kann man die wiederholt benutzen? Man kann sie wiederholt benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt einen QR-Code generiere, habe ich ja auch automatisch im Backend eine neue Subaddress bekommen. Die sehe ich dann auch im String. Wenn ich die jetzt weitergebe an 50 Menschen, dann wird die 50 Mal genutzt werden für die Incoming Transactions. Und wenn ich dann eine neue haben will, generiere ich einfach eine neue QR. Ob ich denn die QR nutzen will oder nicht, also ob ich die dann tatsächlich nutze, den QR-Image selbst oder einfach nur die Adresse rausparse und das den Leuten verteile als Textnachricht, ist dann mir überlassen. Okay, cool. Ja, freut mich, dass du immer so dahinter bist, dass du dir so viel Zeit und Mühe reinsteckst. Ich weiß nämlich ungefähr, ich kann einordnen, was das für ein Programmieraufwand ist und auch ein Research-Aufwand und dann auch noch dieses ganze Thema mit CCS sich da rumzuschlagen. Das kostet auf jeden Fall viel Zeit und ich finde super, dass es Leute gibt wie dich, die einfach Community-getrieben Bock auf irgendwas haben und einfach mal loslegen. Und jetzt sieht man ja, dass auch echt daraus was wird, dass die Community das Projekt trägt. Und das ist einfach das Schöne an der Open-Source-Welt, wenn man mal so mitbekommt, dass das auch alles funktioniert. Ja, so sehe ich das auch. Aber muss man sagen, also hier auch ein großer Dank an die ganze, also an die Community selbst und auch an die ganzen Leute, die den Bot getestet haben mit mir oder in ihren eigenen Gruppen. Der Bot ist mittlerweile über, ich glaube, 18 Gruppen verteilt. Ich sehe zwar nicht, welche Gruppen, aber ich weiß, dass der Bot in 18 Gruppen ist. Ich bekomme halt nur von Telegram diese Zahl. Und wir haben 400, also jetzt gerade auf die Sekunde genau, 426 Accounts. Ja, und das ist nur machbar, wenn du halt natürlich auch so eine Community hast, die Bock drauf hat und das Ding testen will und damit rumspielt. Und deswegen ganz großes Dankeschön von mir an euch da draußen, die den Bot auch auf Herz und Nieren getestet haben und mir auch die Bug-Reports gemeldet haben. Also ich habe sehr viele PMs bekommen. Hier, ich habe da einen Fehler gesehen, könntest du das nicht machen? Hier, zu deiner Info, ich habe da einen Bug entdeckt in unserer Gruppe, wollte es mal weitergeben und so. All das, ohne die ganzen Leute wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja, mir kommen fast die Tränen, so froh bin ich, dass das hier so gut funktioniert. Und ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, das klappt dieses Jahr noch mit dem Tippbot. Und ja, vielleicht gibt's uns im nächsten Monat wieder ein Status-Update und vielleicht ist er dann schon live. Aber ja, ansonsten, also ich denke, wir sind mit unseren Themen am Ende. Außer ihr drei habt jetzt noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt. Ich wäre soweit durch. Ich auch. Ich auch. Aber ich hätte gleich noch eine kurze Frage im Nachgang zu den QR-Codes. Okay. Meintest du jetzt off-air, Till? Ja, genau. Also okay. Wir können jetzt gerne zumachen, ja. Gut, ja, dann bedanke ich mich auf der einen Seite natürlich an die Zuschauer im Livestream. Ich hoffe, das war ein bisschen ansprechend gemacht. Ich habe so versucht, mein eines Desktop-Window da zu zeigen, dass man immer mal wieder so zeigen kann, über was wir gerade sprechen und natürlich auch für die Zuhörer beim Podcast, die jetzt die Folge im Nachgang hören. Wie gesagt, ihr könnt hier gerne selber mitmachen. Ja, wir treffen uns jeden zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr deutsche Zeit. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite moneromumble.de. Da, wie Till ja auch im Podcast heute schon angesprochen hat, findet ihr Spendenadressen oder ihr könnt natürlich das mit dem Open Alias mal ausprobieren. Wir freuen uns immer, wenn wir da Spenden bekommen. Und ja, ansonsten, falls ihr noch was zu sagen habt, dann haut raus. Ja, nur noch ergänzen, also der nächste zweite Sonntag ist der 10.11. 18 Uhr. Jo, dann... ja, danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt auch und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Jo, bis dann. Tschüss. Ja, war cool. Danke. Ciao. Ciao. Schönen Restsonntag. Tschüss.